Erster, es gab eine Hungersnot im Land. Isaak zog deshalb zu König Abimelech nach Gera. Zweiter, Gott erschien Isaak und sagte, geh nicht nach Ägypten. Bleib in dem Land, das ich dir zeige. Dritter, bleib hier als Fremder. Ich werde bei dir sein und dich segnen. Ich gebe dir und deiner Familie dieses Land. Vierter, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Alle Völker der Erde werden durch sie Segen empfangen. Fünfter, denn Abraham hat mir gehorcht. Er hat meine Regeln und meine Gebote immer gehalten. Sechster, so blieb Isaak in der Stadt Gera wohnen. Siebter, die Männer dort fragten nach seiner Frau. Er sagte, sie ist meine Schwester. Er hatte Angst, dass sie ihn wegen Rebekka töten. Achter, nach langer Zeit schaute König Abimelech aus dem Fenster. Er sah, wie Isaak sehr freundlich mit Rebekka umging. Neunter, Abimelech rief Isaak und sagte, sie ist doch deine Frau. Warum hast du gesagt, sie sei deine Schwester? Zehnter, Abimelech sagte, was hast du uns angetan? Jemand hätte mit deiner Frau schlafen können. Dann wären wir schuldig gewesen. Elfter, Abimelech befahl seinem Volk, wer diesen Mann oder seine Frau anfasst, muss sterben. Zwölfter, Isaak säte Getreide in diesem Land. Er erntete in diesem Jahr 100-mal mehr, weil Gott ihn segnete. 13. Isaak wurde reich. Er wurde immer reicher, bis er sehr mächtig war. 14. Er hatte viele Schafe, Rinder und Diener. Die Philister wurden deshalb neidisch auf ihn. 15. Die Philister machten alle Brunnen von Abraham kaputt. Sie füllten sie mit Erde zu. 16. Abimelech sagte zu Isaak, geh weg von uns. Du bist viel zu mächtig für uns geworden. 17. Isaak zog weg von dort. Er schlug sein Lager im Tal von Gera auf und blieb dort. 18. Isaak grub die alten Brunnen seines Vaters wieder auf. Er gab ihnen die gleichen Namen, die sein Vater ihnen gegeben hatte. 19. Die Diener von Isaak gruben im Tal. Sie fanden dort eine Quelle mit frischem Wasser. 20. Die Hirten von Gera stritten mit Isaaks Hirten. Sie sagten, das Wasser gehört uns. Isaak nannte den Brunnen Esek. 21. Sie gruben einen anderen Brunnen. Auch darüber gab es Streit. Er nannte diesen Brunnen Sitna. 22. Er zog weiter und grub noch einen Brunnen. Diesmal gab es keinen Streit. Er nannte ihn Rehoboth. 23. Von dort aus zog Isaak hinauf nach Beerseba. 24. In dieser Nacht erschien ihm Gott. Gott sagte, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst. 25. Isaak baute dort einen Altar für Gott. Er stellte sein Zelt auf und seine Diener gruben einen Brunnen. 26. Abimelech kam aus Gera zu Isaak. Er brachte seinen Berater Ahuzat und seinen General Pichel mit. 27. Isaak fragte sie, warum kommt ihr zu mir? Ihr habt mich doch weggeschickt. 28. Sie antworteten, wir sehen, dass Gott mit dir ist. Wir wollen einen Vertrag mit dir machen. 29. Versprich uns, dass du uns nichts Böses tust. Wir haben dich auch in Frieden gehen lassen. 30. Isaak machte ein großes Festessen für sie. Sie aßen und tranken zusammen. 31. Am nächsten Morgen gaben sie sich ein Versprechen. Dann verabschiedete Isaak sie in Frieden. 32. Am selben Tag kamen Isaaks Diener. Sie sagten, wir haben in dem Brunnen Wasser gefunden. 33. Er nannte den Brunnen Sheba. Deshalb heißt die Stadt bis heute Beerseba. 34. Als Esau 40 Jahre alt war, heiratete er Judith und Basemat. Beide waren Hethiterinnen. 35. Diese Frauen machten Isaak und Rebekka das Leben sehr schwer.